Aussprachetraining 1. Aufgabe 2. Wie heißen Sie? Michael Postert. Bitte? Wie bitte? Michael Postert. Und wie schreibt man das? M-I-C-H-A-E-L und dann P-O-S-T-E-R-T.